Was heißt das in Deutschland und Europa für die Integration einer Religion wie dem Islam, dessen Glaubenssätze und Lebensregeln zu vielen Aspekten der säkularen Moderne eher im Widerspruch stehen? Welche Konflikte ergeben sich daraus und wie kann man diese produktiv und zukunftsweisend bewältigen? Das hätte der Gegenstand von Barners Buch sein können. Dafür interessiert er sich aber zu wenig. Stattdessen verfolgt er über 300 Seiten all jene mit seinem Ingrimm, die in der Integration von Muslimen in Europa und weiter steigenden Einwanderungszahlen aus muslimischen Ländern Probleme sehen. Seine Lieblingsfeinde sind dabei Ayan Hirsi Ali, Henrik Bruder, Ralf Giordano, Nezla Kelek, Thilo Sarrazin, Alice Schwarzer und Peter Sloterdijk. Im Kampf gegen die Islamkritiker im Allgemeinen und die oben genannten Personen im Besonderen geraten Barners die Probleme, welche die Islamkritik anspricht, weitgehend aus den Augen. Es geht ihm nicht um Frauenrechte, nicht um Transferbezug, nicht um Mängel in der Bildungsbeteiligung, nicht um das Heiratsverhalten, nicht um Erscheinungen der Gewalt, nicht um Parallelgesellschaften. Patrick Barners geht es nur um ein Thema, nämlich darum, dass es aus seiner Sicht falsch und moralisch verwerflich ist, Muslime zur Assimilation an die europäische Kultur anzuhalten. Exemplarisch ist seine Behandlung der Kopftuchfrage. Wenn 12-jährige Mädchen in der Schule kein Kopftuch tragen dürfen, so ist das für ihn vor allem und zunächst eine Verletzung der Religionsfreiheit. Es kommt ihm nicht in den Sinn zu fragen, inwieweit die Freiheitschancen der jungen Mädchen beeinträchtigt werden, wenn sie nicht einmal in der Schule aus den rigorosen islamistischen Auffassungen zur Rolle und zum Verhältnis der Geschlechter entlassen werden und dies noch, an der weltlichen Schule geduldet, durch ihre Kleidung zum Ausdruck bringen müssen. Unterschwellig wird bei Barners sichtbar, dass ihm die schamhaft und rollengerecht verhüllte Weiblichkeit sympathischer zu sein scheint als das unverhüllte, sexuell aufgeladene Chaos abendländischer, säkularer Frauenemanzipation. Hier kommt eine heimliche Sehnsucht nach einer verbindlichen Weltordnung jenseits menschlicher Maßstäbe zur Geltung, die das Abendland einfach nicht mehr bieten kann. Wenn man ein Buch liest oder eine Meinung hört, bei der man den Grundsatz nicht teilt, sollte man gleichwohl für die Argumentationsrichtung des anderen offen bleiben. Sonst gibt es keinen Dialog. Das vermisse ich bei Barners. Exemplarisch dafür ist, wie herabsetzend er die Menschen behandelt, deren Ansichten er nicht teilt, und wie entstellend und verfälschend er die Argumente der Kritisierten wiedergibt. Der Umstand, dass er solche Mittel nötig hat, schadet seinem Anliegen und stellt seine Motive in Frage. Ziemlich zu Anfang seines Buches setzt er sich mit meinem Interview in Lettres Internationales vom September 2009 auseinander, und dabei wird seine Methode deutlich. Er zitiert mich zu den Stufen der Integration. Die erste Vorstufe ist, dass man Deutsch lernt. Die zweite, dass man vernünftig durch die Grundschule kommt. Die dritte, dass man auf das Gymnasium geht, dort Examen macht und studiert. Das ist eigentlich banal. Im Interview ging es um die Erhöhung des Anteils der Migranten im öffentlichen Dienst. Für den Dienst in der Justiz, in der Finanzverwaltung, als Lehrer oder in der Polizei ist heute in der gehobenen oder höheren Laufbahn stets ein Studium erforderlich. Mehr türkische und arabische Migranten in diese Positionen zu bringen, bedeutet deshalb zunächst, dass mehr von ihnen Abitur machen und studieren. Barners dagegen kommentiert: Vollständig integriert ist der Akademiker. Der ganze Mensch hat Abitur. Und unterstellt mir damit einen albernen Bildungsdünkel, den ich gar nicht habe. Er unterstellt mir ferner, das Phantasma einer durch administrative Maßnahmen herbeigeführten ethnischen Sauberkeit und die Ordnungsidee einer durch Umsiedlungsmaßnahmen verbesserten Bildungsstatistik. Tatsächlich fordere ich, im Interview nach den Möglichkeiten Berlins befragt, seine Zukunftschancen zu verbessern, eine stärkere Orientierung des Bildungswesens und der Hochschulen am Leistungsgedanken und führe unter anderem aus: Wenn die Türken sich so integrieren würden, dass sie im Schulsystem einen anderen Gruppen vergleichbaren Erfolg hätten, würde sich das Problem auswachsen. Türkische Anwälte, türkische Ärzte, türkische Ingenieure werden auch Deutsch sprechen, und dann wird sich der Rest relativieren. Barnas dagegen verdreht meine Aussagen in ihr Gegenteil, um mir das Phantasma ethnischer Sauberkeit durch administrative Umsiedlungsmaßnahmen zu unterstellen. Die Konnotation zum Holocaust ist offenbar gewollt, seine Insinuation ungeheuerlich.